Außerdem predigte Jesus den Menschen, dass alles, was auf der Erde geschieht, nicht wirklich wichtig ist. Dass es vergleichbar ist mit dem, was auf einer Theaterbühne aufgeführt wird. Auf der Bühne kannst du in verschiedene Rollen schlüpfen. Aber wenn das Stück zu Ende ist, ist es egal, was du warst. Selbst wenn du den Kaiser spielen durftest und alle dir gehorcht haben, nach dem Stück wirst du deine Schauspielkolleginnen kaum dazu bekommen, deine schmutzigen Klamotten zu waschen. Sie werden dich auslachen. »Hey, Schnarchnase, hast du nicht mitgekriegt, dass die Vorstellung vorbei ist? Setz deine Krone ab und wasch deine Klamotten selbst!« Jesus verglich das Leben mit einem Theaterstück, das endet, wenn wir sterben. Und wenn wir tot sind, ist es egal, ob wir zu Lebzeiten Kaiser oder Sklave waren. Das war also die Erklärung, warum der himmlische Vater den Römern erlaubte, Juden, Karthager und Griechen zu unterdrücken und zu versklaven. Ist ja alles nur Theater. Wir leben ja nur ein paar Jahrzehnte auf der Erde. Und am Ende sterben wir, selbst wenn wir Kaiser von Rom sind. Und dann fressen uns die Maden. Aber, so tröstete Jesus die Juden, wenn ihr an den himmlischen Vater glaubt, dann nimmt er euch nach eurem Tod mit an einen wunderbaren Ort im Himmel, wo ihr in ewigem Glück weiterleben könnt, selbst wenn ihr auf der Erde nur Sklaven wart. Wenn ihr aber nicht an ihn glaubt, dann landet ihr nach eurem Tod in der Hölle. Das ist ein schrecklicher Ort, wo Dämonen euch bis in alle Ewigkeit im Feuer rösten, selbst wenn ihr auf der Erde Kaiser von Rom wart. Und damit das klar ist, Himmel und Hölle sind kein Theater. Sie dauern ewig. Das Stück endet nie. So hat Jesus das alles erklärt. Einige Juden glaubten ihm kein Wort. »Du bist nicht der Sohn des himmlischen Vaters«, sagten sie. »Du bist nur der Sohn eines armen Zimmermanns aus Nazareth.« Andere glaubten Jesus und nannten ihn Christus, was auf Griechisch so viel bedeutet wie »der mit Öl eingeriebene«. »Was soll denn das Öl?«, fragst du dich vielleicht jetzt. Nun, wenn der himmlische Vater schon eine Art Stellvertreter auf die Erde schickt, so glaubten die Juden damals, dann ist er bestimmt mit einem ganz besonderen Himmelsöl eingerieben. Oder gesalbt, wie sie es ausdrückten. Sie nannten Jesus also den mit Öl Gesalbten oder Christus. Und sich selbst nannten sie Christen, weil sie Christus, dem Gesalbten, folgten. Die Christen erzählten vielen nichtjüdischen Menschen von Jesus Christus, vom himmlischen Vater, vom Himmel und der Hölle. Sie verbreiteten die Geschichte in Ephesus und Theben, in Karthago und sogar in Rom. Egal, ob du Sklave oder Kaiser bist, du musst nur an Jesus Christus glauben, und wenn du dann stirbst, holt dich der himmlische Vater zu sich in den Himmel. Allerdings konnten die Christen nicht beweisen, dass die Geschichte wirklich stimmte. Denn es kehrte ja niemand nach dem Tod auf die Erde zurück, um zu berichten, wie es im Himmel oder in der Hölle gewesen war. Niemand wusste mit Sicherheit, was nach dem Tod mit einem Menschen geschah. Das Leben mochte ein Theaterstück sein, aber was passierte, wenn der Vorhang fiel? Das wusste niemand. Trotzdem glauben Menschen oft an Geschichten. Nicht, weil sie Beweise dafür haben, sondern weil sie daran glauben wollen. Und so war es auch damals. Menschen, die ein hartes Leben hatten, wollten unbedingt glauben, dass nach dem Tod dieser wunderbare Himmel auf sie wartet. Das fanden sie sogar noch verlockender als die Vorstellung, ihr Vater könnte sich als Millionär oder Kaiser entpuppen.